Und hallo ihr Bösen da draußen und herzlich willkommen zum Dialekten-Podcast. Ich sage Prost, es ist wieder mal ein Tag, um Rotwein zu trinken und dieses Mal mexikanisch zu essen. Wieso mexikanisch? Das Wetter ist noch grauer geworden, ich glaub's nicht. Ich bin immer noch im Süden Frankreichs und hier kennen die Leute die Farbe Grau eigentlich nicht wirklich. Und jetzt ist es schon grau seit ein paar Tagen. Das macht sich auch bemerkbar in der Stimmung, also ich weiß nicht. Das Thema, über das ich heute kurz reden möchte oder das ich anschneiden will, ist die Stimmung in allgemein. Also liebe Leute, in welcher Stimmung seid ihr gerade? Seid ihr fröhlich? Und wenn, wieso? Habt ihr mal versucht, das zu analysieren? Wenn ihr mal mies drauf seid, liegt's am Wetter. Wenn ihr aufsteht und es ist sonnig, fühlt ihr euch dann besser? Ist doch irgendwie komisch, oder? Aber ich will euch auch noch was anderes sagen. Es gibt Menschen, die mögen Regen, es gibt Menschen, die mögen das Grau. Ich zum Beispiel finde es super, wenn ich mal ein Buch lesen möchte, wenn es draußen nieselt, alles total grau ist, wenn es geht auch super kalt und ich sitze schön im Warmen vor der Heizung oder vor dem Kamin und lese ein gutes Buch und trinke irgendwie einen super Tee oder so. Also ihr müsst euch das so vorstellen, die Teesorten, die ich trinke, würdet ihr Deutsche als brutal bezeichnen, denn die sind saubitter. Ich weiß das aus Erfahrung. Naja, aber wie auch immer, es geht hier um die Stimmung und nicht um den Tee, wobei der Tee zur Stimmung beitragen kann. So wie auch manche Getränke. Ist es dann aber eigentlich eine echte Stimmung, wenn ihr zum Beispiel ein paar Bier mehr trinkt? Dann kommt es euch so vor, als könntet ihr alles, als wäre alles einfach, als würden wirklich alle Probleme und wieder hinschwinden. Doch leider hält dieses Gefühl nicht wirklich lange. Wieso? Weil es ja eigentlich eine Prozedur ist, die in unserem Gehirn stattfindet und nicht wirklich in unserem Herzen. Naja, ich denke, die Stimmung kommt irgendwie aus dem Inneren. Also ihr könnt es die Seele nennen, das Herz oder das, was euch ausmacht. Wobei das höchstwahrscheinlich auch nur ein Teil unseres Gehirns ist. Ihr müsst nicht meiner Meinung sein, ihr könnt es aber. Und so viel zum Thema Stimmung. Auf jeden Fall, hier ist es grau und ich gehe wieder mal etwas Poesie schreiben. Denn wenn man irgendwie nicht wirklich in der Stimmung ist, dann sollte man nicht so viel machen. Oder man sollte es recht viel machen. Das muss dann jeder für sich entscheiden. Ich auf jeden Fall gehe jetzt Poesie schreiben. Und ich verbleibe mit einem Servus und mit einem Prost an all euch, die einen brutalen oder einen leckeren Tee trinken und an euch andere, die etwas anderes trinken. Ich will jetzt keine Getränkenamen nennen, denn ich habe keine Lust, jetzt mal Schleichwerbung zu machen. Also, Servus.